Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Zeit der riesigen Dinosaurier ist zwar schon lange vorbei, doch die Zeit der kleinen Dinosaurier hält noch immer an. Seit Archaeopteryx weiß man, Vögel haben sich aus etwa hundegroßen Raubsauriern entwickelt. Die Dinos sind also die erfolgreichste Gattung aller Zeiten. Seit rund 230 Millionen Jahren wandeln und fliegen sie schon über unseren Erdball. Vögel haben sich inzwischen fast alle Winkel dieses Planeten erobert. Und jeden Tag erfahren Forscher neue und überraschende Geschichten über sie. Vögel fliegen, singen und legen Eier. Manche Felder der Biologie scheinen ausgeforscht zu sein. Klar, die Kapitel, die sich mit Gentechnik beschäftigen, die muss man natürlich laufend auf den neuesten Stand bringen. Aber über Vögel, da weiß man doch schon so ziemlich alles. Falsch gedacht. Denn manche Fakten über Vögel, auf die jahrzehntelang jeder Forscher sein Haus verwettet hätte, haben sich in letzter Zeit als falsch herausgestellt. Andere Geschichten, die so unglaublich klingen, dass man sie schon fast der Welt der Mythen zugeordnet hatte, werden heute mit wissenschaftlichen Fakten belegt. Vogelbücher müssen also doch regelmäßig umgeschrieben werden. Felix Lichti, Leiter der Vogelzugforschung an der Schweizer Vogelwarte. Das Feldforschungsinstitut, eine private Stiftung, liegt in der Nähe von Luzern. Relativ neu ist eine Untersuchung an den Pfuhlschnepfen, die brüten in Alaska und ziehen dann im Herbst über den Pazifik hinunter nach Neuseeland. Und dort konnte man auch wiederum mit GPS-Loggern, also wo man die GPS-Daten aufgezeichnet hat, konnte man zeigen, dass ein Vogel während 8,5 Tagen 11.000 Kilometer zurückgelegt hat. Und das kann er eigentlich nur, wenn er praktisch nonstop geflogen ist. Das war der bis dahin längste Nonstop-Flug, der nachgewiesen war mit richtigen Daten an einem einzelnen Individuum. Es gab also schon viele Jahre lang Hinweise und Vermutungen auf Non-Stop-Flüge bei Vögeln. Einige davon sehr plausibel, doch wissenschaftliche Beweise, die sehen anders aus. Es ist auch nicht so einfach, kleine Vögel, die nur ein paar Dutzend Gramm schwer sind, auf ihrer Reise um den halben Kontinent lückenlos zu überwachen. Aber seit wenigen Jahren gibt es Datensammelgeräte, sogenannte Logger, die so klein sind, dass man sie wie einen Rucksack auch auf Zugvögel schnallen kann. Die ersten Vögel, die Felix Lichti mit den Loggern ausgestattet hat, waren Alpensegler, die etwas größeren Verwandten der Mauersegler. Schon Alfred Brehm war begeistert von ihren Segelkünsten. Mehr als andere Vögel bewohnen sie im eigentlichen Sinne des Wortes das Luftmeer. Ihre Kraft scheint niemals zu ermatten und ihre Nachtruhe auf wenige Stunden beschränkt zu sein. Da scheint es also noch einen Kandidaten für den Flug im Schlaf zu geben. Der Vogel ist etwa gut 100 Gramm schwer, hat eine Spannweite von vielleicht 40, 50 Zentimeter, eine scharfe Sichel. Und diese Logger, die sind circa 1 Gramm schwer. 6 Alpensegler mit Datenrucksack haben sich im Herbst von der Schweiz aus auf den Weg zu ihren Winterquartieren in Afrika gemacht. Ein Sensor hat alle 4 Minuten das Licht gemessen. Damit kann man später den Sonnenauf- und Untergang und damit die ungefähre Position des Vogels bestimmen. Darüber hinaus gab es noch einen Beschleunigungsmesser. Der misst, kurz gesagt, wann der Vogel fliegt und wann er ruht. Und da die Alpensegler ja nicht am Boden rumhüpfen, um Futter zu suchen, sondern auch das Futter im Flug jagen, gibt es eigentlich beim Vogel nur diese zwei Verhaltensweisen, fliegen oder ruhen. Und das haben wir auch alle 4 Minuten aufzeichnen können. Für Felix Lichti und sein Team hieß es nun, geduldig sein. Ja, dann mussten wir ein ganzes Jahr lang warten und waren natürlich alle sehr gespannt. Wann kommen sie zurück? Und hatten dann aber das Glück, dass wir von 6 Vögeln 3 Logger wieder zurückbekommen haben. Also konnten die Vögel wieder fangen und konnten dann die Logger abnehmen. Und es waren tatsächlich Daten drauf. Detaillierte Daten über die Flugroute bis nach Westafrika. Klar. Aber es war etwas völlig anderes, was die Forscher wirklich faszinierte. Wir hatten ja eigentlich das Ziel herauszufinden, wie lange ziehen sie, wie lange fliegen sie, um da nach Afrika zu kommen, und mussten dann aus den Daten herauslesen, dass sie permanent immer fliegen, sowohl tags wie nachts, dass sie eigentlich nie ruhen, nie landen, permanent immer in der Luft sind. Und das war für uns schon sehr erstaunlich, weil, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, die Alpensegler im Unterschied zu den Mauerseglern sitzen hier bei uns nachts bei den Nestern, entweder auf dem Nest oder der Partner sitzt daneben. Die sind also nicht wie die Mauersegler in der Luft, sondern die sind eigentlich hier immer im Nest. Und darum hatten wir eigentlich auch erwartet, dass die nach Afrika fliegen und dort dann nachts irgendwo ruhen. Aber wie es jetzt herausgestellt hat, ist das eben bei den Alpenseglern nicht der Fall, sondern die fliegen wirklich die ganzen 200 Tage lang, immer 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Ein Vogel, der mehr als die Hälfte des Jahres den Boden unserer Erde nicht berührt. Diesmal lückenlos nachgewiesen, nicht hochgerechnet oder im Dunkeln vermutet. Ein Vogel, der schläft, während er fliegt. Wie das gehen soll, weiß bis heute keiner. Fliegen ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Dabei kann man doch nicht mal eben wegnicken. Felix Lichti kann nur spekulieren. Ich bin kein Schlafforscher, aber aufgrund unserer Ergebnisse habe ich mich dann auch versucht, ein bisschen schlau zu machen bei anderen Biologen, hatte Kontakt zu Schlafforschern. Und da gibt es Untersuchungen an Delfinen, die haben ein ähnliches Problem. Die müssen auch nachts, wenn sie auf einem offenen Meer sind, müssen die ab und zu Luft holen. Die können das nicht einfach schlafen, sondern die müssen regelmäßig an die Oberfläche, um dort Luft zu holen. Und bei Delfinen kann man auch in Delfinarien experimentelle Untersuchungen machen. Das heißt, man hat die Hirnströme der Delfine in Delfinarien gemessen und konnte zeigen, dass die in der Nacht die eine Hirnhälfte runterfahren und mit der anderen Hirnhälfte diese Bewegungen, um Atem zu holen, dann kontrollieren, und dass das in der Nacht sich abwechselt. Dass also eine Hirnhälfte schläft, die andere wacht und dann nach einer halben Stunde wechselt das vielleicht nach einer Stunde. Und so könnte man sich vorstellen, dass das bei den Alpenseglern auch funktioniert. Es gibt noch einen weiteren Mythos über Vögel, genauer Singvögel, der sich seit gefühlt ewigen Zeiten hält. Solange es sich um reine Unterhaltung handelt, stehen sich beide Geschlechter in ihrer Sprachfertigkeit ungefähr gleich. Der Gesang aber ist eine Bevorzugung des männlichen Geschlechtes, denn höchst selten nur lernt es ein Weibchen, einige Strophen abzusingen. Alfred Brehm bezog sich auf Charles Darwin höchstpersönlich, den Begründer der Evolutionstheorie. Der hat Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, bei den Vögeln singen nur die Männchen. Katharina Riebel, Biologieprofessorin an der Niederländischen Universität Leiden. Es war diese auffälligen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die eigentlich Darwin erst auf seine Idee brachten, die Theorie und Ideen der sexuellen Selektion zu formulieren. Weil er sah immer wieder und überall und vor allen Dingen auch bei Vögeln und Singvögeln, dass Männer oft viel bunter waren, also Buntornamente hatten, unmögliche Federn, die ihnen eigentlich im Weg waren beim Fliegen und beim Futtersuchen, und konnte das eigentlich schlecht in Einklang bringen mit seinen Ideen über natürliche Selektion. Also der Idee, dass der überlebt, der an seine Umwelt am besten angepasst ist. Wer im Meer super stromlinienförmig und blitzschnell ist, wie Haie zum Beispiel, der fängt mehr Seerobben und hat dann die meisten Nachkommen. Wessen Fellzeichnung so geschickt in der Savanne verschwindet wie bei einem Geparden, der ist auf der Jagd quasi unsichtbar. Aber bunte Federn und lautes Singen. Das war deutlich ein Merkmal, was nicht geholfen hat zu überleben. Ja, die Vögel waren sehr auffällig. Die Raubvögel, die können auch alle mal hören, dass da jemand singt. Und je bunter ein Tier ist, je größer der Kontrast, dann ja, umso einfacher auch für einen Räuber, dieses Tier zu fangen. Doch Charles Darwin wäre nicht so ein genialer Naturforscher gewesen, hätte er dafür nicht eine plausible Lösung gefunden. Die Männchen singen und plustern sich auf, um die Weibchen zu beeindrucken. Denn in der Vogelwelt ist Damenwahl. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum die Männchen so laut trällern. Damit markieren sie ihr Territorium. Was wir draußen also hören, sind männliche Vögel. Die Weibchen bleiben bis auf ein bisschen unzusammenhängendes Gepiepse stumm. So steht es bei Darwin, in Brehms Tierleben, in jedem aktuellen Biologiebuch, und so hat es auch Katharina Riebel in ihrem Studium gelernt. Doch 1948 kämpfte sich ein Vogelforscher durch den australischen Regenwald und traute seinen Ohren kaum. Der sagte, ja, aber es ist so komisch, weil es wird immer gesagt, die Männchen singen, aber das gilt nicht für australische Vögel, weil hier singen die Männchen und die Weibchen auch. Und er hat dann auch einen ganz langen Katalog von Arten, wo bekannt ist, wer singt nicht. Und er schlägt auch vor, ja, wir müssen vielleicht die Definition ein bisschen anpassen, das ist für australische Vögel eben anders. In Australien also gibt es Vogelweibchen, die sehr wohl singen. Seltsam, dachte sich die Forschergemeinde und tat das Ganze als Spezialfall ab. Doch je mehr Vogelkundler aus anderen Regionen der Welt als Europa und Nordamerika ihre heimische Vogelwelt erkundeten, desto mehr häuften sich Berichte über singende Vogeldamen. Keiner konnte sich das wirklich erklären. Vielleicht hatten die Weibchen Hormonstörungen oder waren verwitwet und mussten darum ihr Territorium selbst verteidigen. Nun muss man eines über Vogelforschung wissen. Lange Zeit forschten die Wissenschaftler nur vor ihrer eigenen Haustür. Ausgerüstet mit Notizbuch und Feldstecher harrten sie in den Morgenstunden im Wäldchen aus, quasi direkt vor ihrem Institut, und lauschten aufmerksam. Und weil Europa und Nordamerika seit dem Beginn der modernen Wissenschaft die prägenden Forschungsländer waren, setzten sie die Standards. In der Tat ist es auch so, dass die Vogelweibchen im Norden fast nie singen. Das wurde dann kurzerhand von Charles Darwin und seinen Nachfolgern zur Normalität erklärt. Doch Katharina Riebel und zwei Kolleginnen aus Australien sind vor rund 8 Jahren stutzig geworden. Denn da erschien ein neuer Stammbaum der Vögel. Und der belegte, der Ursprung aller modernen Singvögel liegt in Australien. Vor 65 Millionen Jahren musste da der letzte gemeinsame Vorfahre gelebt haben. Und wenn man in diese Gebiete guckt, da sind ganz viele Arten, wo die Männchen und die Weibchen singen. Moment, dachten sich die Forscherinnen. Die letzte gemeinsame Vorfahrin der Singvögel kommt aus einem Gebiet, in dem heute die meisten Weibchen singen. Könnte das nicht bedeuten, dass wir die ganze Zeit die falschen Fragen gestellt haben? Vielleicht ist es nämlich so, dass es eigentlich so war, dass ja die ursprünglichen Singvögel, also der letzte gemeinsame Vorfahre aller heutigen Singvögel, vielleicht war das so, dass da der Mann und die Frau gesungen haben. Vielleicht war das eigentlich die ursprüngliche Situation. Es begann eine jahrelange akribische Arbeit. Die Biologinnen wälzten ein Handbuch der Vögel nach dem anderen, recherchierten in alten Vogelzeitschriften, die sie in Bibliotheken in aller Welt ausgegraben hatten, und suchten nach Berichten über weiblichen Vogelgesang. Und sie wurden tatsächlich fündig. Bei 323 Arten zählten sie, 2/3 aller Weibchen singen doch. Wir waren selber eigentlich erstmal sprachlos. Ja? Wir hatten zwar die Idee, aber wir dachten, naja, dann wird es vielleicht so sein können, vielleicht auch nicht. Und dann werden wir irgend so ein Ergebnis kriegen, was nicht richtig Nein und nicht richtig Ja ist. Die Forscherinnen errechneten darüber hinaus eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass vor 65 Millionen Jahren auch die letzte gemeinsame Vorfahrin der heutigen Vogeldamen gesungen haben muss. Mit ihrer Veröffentlichung haben Katharina Riebel und ihre Kolleginnen ein Dogma der Vogelkunde über den Haufen geworfen. Erstaunlich, dass das bis 2013 gedauert hat. Jetzt müsste man eigentlich jedes Buch über Singvögel schreddern. Denn nun muss man sich die Frage stellen, warum singen bei uns die Vogeldamen eigentlich nicht mehr? Darüber lässt sich natürlich herrlich spekulieren. Einerseits sind die europäischen und nordamerikanischen Singvögel Teil einer sehr jungen, modernen Gruppe, der Sperlingsvögel. Die letzten in einer langen Entwicklungsreihe von den Dinosauriern zu den Vögeln. Tatsächlich singen nur wenige Weibchen von ihnen, doch manche schon. Hier könnte sich des Rätsels Lösung verbergen. Das Rotkehlchen ist ein Vogel, den jeder kennt und er kennt. Und da singt das Weibchen sehr viel, also vor allen Dingen im Herbst. Dann werden Winterterritorien verteidigt und dann verteidigt das Weibchen genau wie ein Männchen ein Futterterritorium für den Herbst und den Winter. Damit haben heimische Rotkehlchen kurioserweise etwas mit tropischen Vögeln gemeinsam. Sie sind nämlich keine Zugvögel, sondern verteidigen ihr Territorium das ganze Jahr über. Zugvögel dagegen, die haben es im Frühjahr ziemlich eilig. Die Weibchen müssen schnell Eier legen, brüten und die Jungen aufziehen, bevor es wieder zurück nach Afrika geht. Da bleibt ihnen wahrscheinlich einfach keine Zeit, um gemeinsam mit den Männchen ein Territorium zu verteidigen. Sicher ist das zwar noch nicht, doch jetzt wird wohl danach geforscht werden. Denn der Spezialfall, das sind seit der Studie von Katharina Riebel und ihren Kolleginnen die stummen Singvogelweibchen und nicht umgekehrt. Fast 150 Jahre nach Charles Darwin. Man hat den Singvogel oft mit dem Dichter verglichen. Und der Vergleich, mag er auch hinken wie jeder andere und mag man über ihn spötteln, darf gelten. Denn was der Dichter unter den Menschen, ist der Sänger in gewissem Sinne wenigstens unter den Vögeln. Einer der Dichter unter den Singvögeln ist sicher der Flagolettzaunkönig, auch wenn er Alfred Brehm wahrscheinlich unbekannt war. Die Portugiesen nennen diesen kleinen Vogel aus dem Amazonasgebiet Uirapuru. Das ist der Sprache der Tupi entlehnt. Der kleine Vogel hat leuchtendes, gelb-rotes Gefieder, doch berühmt ist er vor allem für seinen Gesang. Manche beschreiben ihn so, als ob ein Mensch im Gebüsch sitzen und pfeifen würde. Der Gesang des Uirapuru ist nicht einfach nur Geträllere. Wer ihm im Amazonasgebiet lauschen kann, beschreibt ihn als besonders musikalisch und schön klingend. In der Kultur der lokalen Tupi und Guarani ranken sich Sagen und Legenden um diesen Vogel. Ausgestopft soll er Glück bringen. Er kommt regelmäßig in Theaterstücken, Kurzfilmen oder sogar Musikkompositionen vor. Uirapuru de Amazonas des Jazzkomponisten Paul Winter ist nur ein Beispiel von vielen. Der Uirapuru ist ein Zaunkönig, wie in Europa bewundert für seinen Gesang. Doch was macht seinen Gesang eigentlich aus? Das wollte die britische Komponistin Emily Doolittle gemeinsam mit einem Vogelforscher herausfinden. Ihre Vermutung? Der Vogel singt wahrscheinlich solche Töne, die wir Menschen als musikalisch und schön empfinden. Ich bin Komponistin, aber mir geht es in der Musik nicht nur um schön oder nicht schön. Wenn man sich mal die klassische oder die Volksmusik ansieht, dann funktionieren Harmonien und Melodien überall auf ähnliche Weise. Manche Tonabstände gelten als konsonant und andere als dissonant. Und bei fast jeder Musik gilt, konsonante Tonabstände klingen sehr angenehm und rein. Das sind Oktaven, Quinten, Terzen und Sechsten. Das klingt dann ganz rund und schön. Und was macht der Uirapuru? Er singt tatsächlich häufiger Oktaven und andere wohlklingende Tonabstände. Das hat Emily Doolittle bei einer Analyse festgestellt. Für die Komponistin ist das aber nicht wirklich überraschend. Denn konsonante Tonabstände entstehen relativ einfach. Wenn man eine Gitarrenseite in die Hälfte schneidet, ist der Ton zum Beispiel sofort um eine Oktave höher. Es sind also eigentlich simple Verhältnisse, die der Flagolettzaunkönig da besingt. Doch er tut noch mehr. Er singt etwas, was man in der Musik Motiv nennt. Also eine Tonabfolge, die im Laufe eines Musikstücks wiederholt und auch verändert wird. Etwas, von dem man bisher gedacht hat, dass es ausschließlich in menschlicher Musik vorkommt. Zum Beispiel bei Stravinskys Frühlingsopfer. Es gibt Motive mit 10 unterschiedlichen Noten. Und wenn das Motiv wiederholt wird, lässt der Vogel ein oder zwei Noten einfach aus. Wenn man sich das Lied nur einmal anhört, könnte man meinen, er hat die Noten einfach vergessen. Aber er singt dieses Lied immer so. Er strukturiert sein Lied, indem er beim zweiten Mal die Noten einfach auslässt. Emily Doolittle hat ein Beispiel mitgebracht. Das ist das Original. Und beim zweiten Mal lässt der Vogel in der Mitte einfach eine Note aus. Ein Vogel, der wohlklingende Tonabstände singt und auch noch mit der Melodie herumspielt, macht er also Musik? In der Wissenschaftsgeschichte gibt es schon immer Forscher, die sagen, wir wissen nicht, ob die Vögel Musik machen, weil wir ja nicht wissen, was die da wirklich tun. Das kann also dann auch keine Musik sein. Vor allem ist unklar, wie es den Vögeln dabei geht. Vielleicht denken sie darüber als Musik. Oder auch nicht. Man kann den Uirapuru nicht fragen und Komponistinnen wie Emily Doolittle können ihnen nur zuhören und so verstehen, warum wir Menschen ihren Gesang als Musik empfinden. Und damit gibt es immerhin einen Eintrag, der nicht geändert werden muss. Denn Alfred Brehm hatte recht. Singvögel wie der Uirapuru sind die Dichter unter den Vögeln, selbst wenn sie sich dessen nicht bewusst sind.